rein. Sowas kommt in den Bundestag rein. Linke Söhne, kommunistischer Väter, Volksschreide und Volksverräter. Idioten mit winzig kleinen Hirn, das Wort Verräter steht auf eurer Stirn. Eure Lügen nehmen nicht sogar hin. Der Lebensstolle liegt in Deutschland.